Flackert, als er deinen Standpunkt streift. Ein Neunjähriger weist dich am Zugfenster in den Symbolismus von Wortinformationen ein. Nachwachsende Frauen zirmadieren. Hauptstadt, Zugabteilen, Vermehrungsstrategien für Gefälligkeitsangaben in sozialen Netzwerken. Miteinander teilen, was du nicht ausstehen konntest. Es sollte überstanden sein und ist es nicht. Wie sollte es auch anders sein? Zuneigung steht wohl zu oft im falschen Neigungswinkel. Einmal gefällte Entscheidungen blockieren die Entscheidungssinn. Aufeinander zu rasende Gesichtszüge wie auf Streckenabschnitten in Bayern bis hierher zu vernehmen. Manch einer deiner Fehltritte schwer zu vergeben. Immer das Gefühl, so viel erklären zu müssen, um verstanden zu werden. Sich verwehren zu müssen, um mehr als behandelt zu werden. Kann es das sein? Würden es so ziemlich alle mit dir übel meinen. Ein drastischer Anflug von Lebensmüdigkeit überkommt dich wie den Co-Piloten in den Alpen über Südfrankreich. Ich flößt dir mal wieder löffelweise selbst Angst ein. Schließlich setzt dein Verstand ein. Und diese paar Zeilen werden bei Lichte betrachtet zur unfassbar pietätslosen Ansammlung von Wrackteilen. Wie könnte deine Gesamtsituation in verdammter Isolation denn bitte weniger vertrackt sein? Auf was für einem Papier steht deine innere Verfasstheit? Und was bleibt von dir, wo wenig mehr als ein Gedanken geschwängert ist? Auf verwackelten Handypixeln, Momentaufnahmelager gezerrtes Lebenswerkes. Oh, kopiert deinen Schlaf, es bedrängt dich am Tag mit seiner Unzulänglichkeit. Es möchte unvergänglich sein, das ist, was es will. Vertrauen.